Laut der südkoreanischen Online-Zeitung Tongilis berief das südkoreanische Federkomitee der gesamten nationalen Friedensaktion vom 15. August für die Wiedererlangung der Souveränität und für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel am 8. August vor dem Blauen Haus eine Pressekonferenz ein und sprach sich entschieden für die Annullierung der Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems STAT, für die sofortige Abschaffung der Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage der japanischen Armee und des Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen mit Japan sowie für die Beseitigung der Übelstände der Ex-Präsidentin Park Geun-hye aus.